mein Freund, bist du von Sünden schwer beladen. Ist dein Herz voll von Angst und Sorg und Not? Sieh, der Heiland will dich retten, heilen, laben. Ja, er zieht dich aus der Sünde, Nacht und Tod. Mein Freund, er rettet dich, oh ja, er rettet dich. Er will dir helfen jetzt, oh komm zu ihm, oh komm zu ihm. Oh mein Freund, bist du von Sünden schwer beladen? Ist dein Herz voll von Angst und Sorg und Not? Ist der Heiland schon dein Steuermann geworden? Oder fährst du ganz alleine durch die Nacht? Nur durch Jesus bist du sicher und geborgen, denn er hat es auch für dich am Kreuz vollbracht. Mein Freund, er rette dich, oh ja, er rette dich. Er will dir helfen jetzt, oh komm zu ihm. Steuermann geworden, oder fährst du ganz alleine durch die Nacht? Hab so Heimweh nach dem Vaterhaus da droben, und ich sehne mich so von der Erde fort. Oh, wie wird es sein, wenn wir ihn einst dort loben und ihn sehen, unseren treuen Herrn und Gott. Mein Freund, er liebt auch dich, oh ja, er liebt auch dich. Er führt dich heim zu sich, oh trau ihm doch, trau ihm doch. Hab so Heimweh nach dem Vaterhaus da droben, und ich sehne mich so von der Erde.